Es gibt kein Musi ewig und kein Glück für ewig, so ist's halt im Leben. Und drum kann's auch eben ewige Liebe nicht geben. Es kommt für alles schon einmal die Endstation, man ändert heute ein Spusi wie sein Lieblingsmusi per Saison. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt Jahr aus Jahr ein, an neuen Wein und neue Liebelein. Beim Abschied leises Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön. Wer in der Wiener Stadt ein süßes Mädel hat, führt sie mal in den Prater, mal ins Burgtheater, fragt nicht den Herrn Vater. Und stets beim Heurigen spielt man den Feurigen und fragt nicht, was ist schicklich, man ist so lang glücklich, bis es leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Gibt Jahr aus Jahr ein, an neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch.